Heute rede ich über Sweeney Todd. Sweeney Todd ist ein Musical von Stephen Sondheim und Hugh Wheeler. Die Handlung basiert auf dem Bühnenstück Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street von Christopher Bond und erzählt die düstere Geschichte eines rachsüchtigen Barbers im viktorianischen London. Die Erstaufführung fand am 1. März 1979 am Broadway statt und wurde schnell zu einem großen Erfolg. Das Musical wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Tony Award, und in zahlreichen Ländern aufgeführt. Eine bekannte Verfilmung von Tim Burton aus dem Jahr 2007 trug zusätzlich zur weltweiten Popularität des Werkes bei. Das Musical ist in zwei Akte unterteilt. Im Mittelpunkt steht Benjamin Barker, der nach einer langen, zu Unrecht verbüßten Gefängnisstrafe unter dem Namen Sweeney Todd nach London zurückkehrt. Dort erfährt er, dass seine Frau von einem korrupten Richter missbraucht wurde und sich schließlich das Leben nahm. Seine Tochter Joanna wurde vom Richter adoptiert. Von Rache getrieben eröffnet Todd gemeinsam mit Mrs. Lovett, einer Pastetenbäckerin, einen Friseursalon über ihrem Geschäft. Schnell entwickelt sich ein furchterregender Plan. Todd tötet seine Kunden mit dem Rasiermesser und Mrs. Lovett verarbeitet die Leichen zu Fleischpasteten. Während Todd seinem Racheziel näher kommt, spitzen sich die Ereignisse zu und enden in einer tragischen Katastrophe. Das Lied, das ich gleich vorspielen werde, heißt The Ballad of Sweeney Todd. Es ist eines der zentralen Werke des Musicals. Es zieht sich wie ein roter Faden durch das Stück und stellt die düstere Atmosphäre sowie die moralischen Abgründe der Geschichte in den Vordergrund. Musikalisch kombiniert Stephen Sondheim klassische Opernelemente mit modernen Rhythmen und schafft dadurch ein einzigartiges Klangbild, das die Spannung und Dramatik der Handlung perfekt unterstreicht. Attend the tale of Sweeney Todd. His skin was pale and his eye was odd. He shaved the faces of gentlemen who never thereafter were heard of again. He trod a path that few have trod, did Sweeney Todd, the demon barber of Fleet Street. He kept a shop in London town, of fancy clients and good renown. And what if none of their souls were saved? They went to their maker impeccably shaved. By Sweeney Todd, the demon barber of Fleet Street.